Erster freue dich, du Frau, die keine Kinder hat. Die einsame Frau wird mehr Kinder haben als die verheiratete Frau, sagt Jahwe. Zweiter mach dein Zelt größer und spann die Zeltplanen weit aus. Halt nicht zurück. Mach deine Zeltseile lang und schlag deine Zeltpflöcke fest in den Boden. Dritter, du wirst dich überall ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker bekommen. Sie werden leere Städte wieder bewohnen. Vierter, hab keine Angst, du wirst nicht beschämt sein. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Du wirst dich nicht mehr an die Schande deiner Witwenzeit erinnern. Fünfter, dein Mann ist dein Schöpfer. Sein Name ist Jahwe, der Herr der Heere. Dein Retter ist der Heilige Israels. Er ist der Gott der ganzen Erde. Sechster, Jahwe hat dich gerufen wie eine verlassene und traurige Frau. Man verstößt doch keine Frau, die man jung geheiratet hat, sagt dein Gott. Siebter, ich habe dich nur kurz verlassen. Aber mit viel Liebe will ich dich wieder zu mir holen. Achter, in meinem Zorn habe ich mich kurz vor dir versteckt. Aber mit ewiger Güte habe ich Mitleid mit dir. Das sagt dein Retter, Jahwe. Neunter, das ist wie mit der Flut zur Zeit Noahs. Ich habe geschworen, dass die Flut die Erde nicht wieder bedecken wird. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr böse auf dich sein werde. Ich werde dich nicht mehr schelten. Zehnter, auch wenn die Berge verschwinden und die Hügel wackeln, meine Güte wird dich nicht verlassen. Mein Friedensvertrag wird nicht zerbrechen, sagt Jahwe, der Mitleid mit dir hat. Elfter, du arme Stadt, die vom Sturm bewegt wurde und keinen Trost fand. Ich werde deine Fundamente mit Rubinen bauen. Ich werde dich mit Saphiren gründen. Zwölfter, ich werde deine Mauerkronen aus Jaspis machen. Deine Tore mache ich aus Karfunkelsteinen. Deine ganze Umrandung mache ich aus Edelsteinen. Dreizehnter, alle deine Kinder werden von Jahwe lernen. Deine Kinder werden großen Frieden haben. Vierzehnter, du wirst sicher sein, weil du gerecht bist. Hab keine Angst vor Unterdrückung. Hab keine Angst vor Schrecken, denn er wird nicht zu dir kommen. Fünfzehnter, wenn jemand gegen dich kämpft, kommt das nicht von mir. Wer gegen dich kämpft, wird fallen. Sechzehnter, ich habe den Schmied gemacht. Er macht das Feuer heiß und stellt Waffen her. Ich habe auch den Zerstörer gemacht, der Dinge kaputt macht. Siebzehnter, keine Waffe, die gegen dich gemacht wird, wird dir schaden. Jeder, der dich vor Gericht anklagt, wird Unrecht haben. Das ist das Erbe für die Diener Jahwes. Jahwe sagt, dass ich ihnen Gerechtigkeit geben werde.